zeig dir nur die weiße Spitze, die gute Seite rein und klar. Der ganze Dreck, auf dem ich sitze, ist wie dein Auge unsichtbar. Bin wie ein Eisberg, hart und unverletzbar. Ich treib alleine auf dem